Zum 85. Gründungstag der Heroischen Koreanischen Volksarmee wurden am 25. April im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Daesong, im Ehrenhain der Patrioten in Sinmili und im Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges Blumenkränze niedergelegt. Auf den Kranzpodien der Ehrenhaine stand jeweils ein Blumenkranz von Marschall Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberstem Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee. An den Veranstaltungen nahmen teil Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVJK, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten und Regierungschef der DVJK, und Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK, weitere führende Funktionäre der Partei und des Staates, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitarbeiter der Partei, bewaffneten Organe, Machtorgane des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der Koreanischen Volksarmee und der Koreanischen Volkstruppen des Innern sowie die Werktätigen in der Stadt Pjöngjang. Die Teilnehmer legten an der Bronzebüste der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Daesong Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Auch an den Bronzestatuen der Gefallenen, in den Ehrenhainen, an den Denkmälern für die gefallenen Angehörigen der Koreanischen Volksarmee und den Gräbern der gefallenen Patrioten in allen Orten der Republik wurden Blumenkränze gestellt.